بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بارك الله فيك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Wir waren stehen geblieben das letzte Mal bei den Gottesbeweisen. Das bedeutet, die Hinweise auf die Existenz Allahs, und zwar war das auf Seite 28. Und der erste Gottesbeweis, es gibt verschiedene Arten der Belege, ist die natürliche Veranlagung Al-Fitra. Denn wir haben ja gesagt, die Quellen in der Glaubenslehre, in der islamischen Glaubenslehre Al-Aqidah, sind welche nochmal? Welche Quellen haben wir? Ja, Koran und Sunna als Primärquellen und als Sekundärquellen. Die Sira, wenn wir daraus die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam nehmen und seine Bestätigungen und seine Taten, ja. Ja? Die Fitra, die natürliche Veranlagung, ist eine Quelle, ja. Aql, also der Verstand und das Aql und Verstand, Vernunft ist es. Und Al-Ijma', der Konsens der Gelehrten. Jetzt nehmen wir die natürliche Veranlagung als Quelle. Und wichtig ist, und das werden wir inshallah, wenn wir diese vier Beweise, die hier aufgezählt wurden, durchnehmen, wenn wir uns die andere Seite anschauen, und zwar, wie versuchen die Ahlul Kalam, wir waren nochmal Ahlul Kalam, ja, Ahlul Kalam ist eine Art und die Philosophen ist wieder eine andere Art. Wir hatten gesagt, das sind die Kalam-Schulen, also die Theologie-Schulen, die islamischen, die den Verstand als Maßstab nehmen für die Akzeptanz der Aussagen in Koran und Sunna. Und wir haben ja gesagt, dass dies nicht richtig ist, denn der Verstand, dessen Rolle ist nicht, die Aussagen aus Koran und Sunna für richtig oder für falsch zu beurteilen, sondern der Verstand ist einzig und allein dazu da, die Aussagen aus Koran und Sunna nachzuvollziehen und zu verstehen. Aber er kann kein Richter sein über die authentischen Aussagen in Koran und die authentischen Aussagen in der Sunna. Diese haben eine andere Art und Weise der Belege beim Gottesbeweis. Und sie argumentieren auf eine andere Art und Weise, wie wir inshallah das dann sehen werden. Aber fangen wir erst einmal an, wie Allah subhanahu wa ta'ala auf diesen Beweis hingewiesen hat. Die natürliche Veranlagung zum Glauben, also Fitra. Die unverfälschte, natürliche Veranlagung bezeugt die Existenz Allahs ohne jeglichen Beweis. Also ohne jeglichen zusätzlichen Beweis. Die Fitra an sich, also die natürliche Veranlagung, ist so beim Menschen, dass er an Allah glaubt. Er kann gar nicht anders. Der Koran enthält keine langen Beweisführungen der Existenz Allahs. Und das ist etwas sehr, sehr Charakteristisches. Und das brauchen wir in der Da'wah auch. Viele Leute versuchen dann die ganze Zeit in der Da'wah zu beweisen. Aber hat das Allah so getan? Hat Allah subhanahu wa ta'ala immer und so oft rational erläutert und belegt? Nein, sondern er hat die Fitra angesprochen. Es gibt keinen Gott. Doch, du weißt, dass es Gott gibt. Nein, es gibt, du weißt es, dass es Allah gibt. Und deswegen redet Allah subhanahu wa ta'ala nicht, existiert Gott oder nicht, sondern es geht darum, du darfst keinen anderen anbeten außer Allah. Ja, gibt's Allah? Ja, du weißt, dass es Allah gibt. Nein, ich weiß es nicht. Doch, deine Fitra weiß es. Und das werden wir inshallah sehen. Also der Koran enthält keine langen Beweisführungen der Existenz Allahs, des Erhabenen, denn die Seelen, die vom Schmutz der Beigesellung zu Allah rein sind, das ist eine metaphorische Unreinheit. Das heißt, das ist eine Unreinheit im übertragenen Sinne. Also Najasa Ma'nawiyya. Diese, die frei sind davon, also die rein sind, bekennen seine Existenz ohne Beweis. Nicht nur das, sondern auch das Bekenntnis zur göttlichen Einheit bzw. Einzigkeit Allahs ist Teil der natürlichen Einstellung des Menschen. So sagt der Erhabene in Surat Ar-Rum, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطَرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Also, so richte dein Gesicht aufrichtig zur Religion hin als Anhänger des rechten Glaubens, gemäß der natürlichen Anlage Allahs, in der er die Menschen erschaffen hat. So hat Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Ayah erwähnt, dass er die Menschen so erschaffen hat, dass sie aus der natürlichen Veranlagung heraus an ihn glauben. Wenn nun aber gefragt wird, warum die Menschen alle Arten von Göttern anbeten, es gibt doch Menschen, die nicht an Allah glauben und die mit Allah andere anbeten und so weiter und so fort, dann könnte man denken, das ist paradox. Auf der einen Seite wird bestätigt im Koran, Allah hat alle Menschen so erschaffen, dass sie mit dieser natürlichen Veranlagung geboren wurden oder erschaffen wurden. Auf der anderen Seite sehen wir vor unseren Augen, wie Leute andere verehren und anbeten außer Allah. So lautet die Antwort, seine natürliche Einstellung ruft den Menschen zu seinem Schöpfer. Aber der Mensch ist von Einflüssen umgeben, die ihn dazu bringen, sich von der wahren Gottheit abzuwenden. Das, was die Väter ihren Söhnen einpflanzen, was die geistigen Urväter und Meinungsmacher verbreiten, das die natürliche Einstellung zerstört und einen Schleier über sie wirft, lenkt die Schritte des Menschen nicht zur Wahrheit. Dies sagte bereits der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith von Abu Huraira, der bei den beiden großen Gelehrten Bukhari und Muslim zu finden ist. Er sagte alaihi salatu wassalam, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah, فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Das heißt, jedes Neugeborene kommt mit der natürlichen Einstellung zum Glauben Allah, also mit der Fitra zu Allah, zur Welt. Seine Eltern aber machen es zu einem Juden, Christen oder Anhänger der Feueranbeter. Das bedeutet, Allah Azza wa Jal, beziehungsweise der Prophet sallallahu alaihi wasallam zeigt uns nun, wie konnte es dazu kommen, dass der Mensch, der diese natürliche Veranlagung hat, überhaupt eine andere Religion folgt und vielleicht sogar Atheist wird oder Polytheist wird. Und die Antwort lautet, man lebt ja nicht alleine auf dieser Welt. Einige sagen, wenn ein Mensch alleine aufwachsen würde, ohne Kontakt zu Menschen, würde er auf der wahren Religion bleiben. Das kann sein, muss aber nicht sein. Warum? Weil du hast ja nicht nur Menschen, die dich zum Irrglauben führen, sondern wen noch? Shaitan natürlich. Der Teufel ist auch ein Grund, warum die Menschen von dieser Fitra sich abwenden. Und wen haben wir noch? An-Nafs natürlich, die Seele. Inna an-Nafs la-ammaratun bis-su. Die Seele ruft stets zum Schlechten auf. Das heißt, selbst wenn du alleine aufwachsen würdest, egal wo, und du hättest keinen Kontakt mit den Menschen, die dich aus dem Islam rausbringen oder weg von dieser natürlichen Veranlagung, dann gibt es immer noch Ash-Shaytan und dann gibt es immer noch An-Nafs, die dazu führen, dass man von dieser Fitra wegkommt. Wenn das Kind die Fürsorge der Eltern verlässt, trifft es auf die Satane unter den Dschinn, die Gelobten, den Menschen in die Irre zu führen, so sagte der Erhabene in Surat Sad, قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Der Teufel sagte, Iblis, er sagte nun bei deiner Macht, ich werde sie allesamt ganz gewiss in Verirrung fallen lassen, außer deinen Dienern, den Auserlesenen unter ihnen. Das heißt, Shaitan, Iblis, hat sich zur Aufgabe gemacht, alle Menschen irre zu leiten. Weil er wusste, er kommt in Jahannam, da wollte er nicht alleine rein. Also muss er natürlich alle anderen von Jinn oder von den Menschen in die Irre leiten. Aber wen kann er nicht in die Irre leiten? Al-Mukhlasin. Al-Mukhlasin sind die Geretteten oder die Auserlesenen, die Auserkorenen, die Allah subhanahu wa ta'ala auserwählt hat mit diesem richtigen Glauben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dazu zählen lassen. Dem Satan wurde die Macht gegeben, das Herz des Menschen zu erreichen. So wie es in der Hadith-Sammlung von Muslim heißt, dass der Prophet alaihissalatu wassalam sagte, إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرَّى. Er sagte alaihissalatu wassalam, der Satan fließt durch den Menschen wie das Fließen des Blutes, und ich habe Angst, dass er Übles in eure Herzen fallen lässt. Wann war das? Der Prophet a.s. war einmal mit seiner Ehefrau nachts unterwegs und da sahen ihn zwei Gefährten. Ar-Rasul a.s. mit einer Frau. Und als sie ihn gesehen haben, schämten sie sich, so wie es sich angehört. Es gibt leider viele Menschen, wenn sie einen sehen mit seiner Ehefrau, dann gucken sie umso mehr. Und das gehört sich nicht, das ist kein Benehmen. Aus Respekt senkt man die Blicke natürlich. Auf jeden Fall, sie haben dann sich beeilt und wollten weg. Da rief der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie, sagte ihnen, stopp, kommt her. Dann sagte er, das ist meine Frau. Dann sagten sie, ja Rasulallah, warum sagst du uns das? Wir werden doch nicht zweifeln und wir werden doch nicht schlecht über euch denken. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Satan, der Teufel fließt durch den Menschen wie das Fließen des Blutes und ich habe Angst, dass er Übles in eure Herzen fallen lässt. Ihr vielleicht von eurer Veranlagung her werdet nicht schlecht über mich denken. Aber was ist, wenn es Shaitan jetzt kommen würde und euch sagen würde, ach, was macht denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam um die Uhrzeit da mit einer Frau auf der Straße? Und hier sagten die Gelehrten, die diesen Hadith erläutert haben, Rasul sallallahu alaihi wasallam hatte befürchtet, dass sie aus dem Islam austreten. Warum denn? Ja? Wenn der Shaitan kommt, dann sagt er, der Rasul sallallahu alaihi wasallam hat mir einfach uns kann, dann hat er gesandt Allah sein, wenn er so, solche Sachen. Barakallahu fik, das könnte zum Unglauben führen, wenn man dann schlecht über den Propheten sallallahu alaihi wasallam denkt, wenn man dem Propheten alaihi salatu wasallam nicht vertraut. Und das ist ein klarer Austritt aus der Religion, denn wenn du nicht an den Propheten sallallahu alaihi wasallam glaubst, wenn du ihm nicht vertraust, wie kannst du dann von ihm die Religion nehmen? Und deswegen sagte alaihi salatu wasallam dies zu diesen Menschen. Wir lernen daraus, als Shaitan gelangt in die Herzen der Menschen. Und hier sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch einen Hadith, dass der Shaitan in das Herz eines Menschen gelangt. Und wenn er dort sitzt, im Herzen des Menschen, dann blockt er alles andere weg. Also von Dhikr und Gedenken und guten Taten und Gebeten. Dann blockt er alles ab, sodass du die Wahrheit nicht mehr erkennst. Und somit wird die Fitra dann geändert. Und somit wird sich der Mensch dann abwenden von der natürlichen Veranlagung. Und Al-Quran sagte dies auch nochmal deutlich. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ. Also, der in die Brüste der Menschen einflüstert. Dem kann sich der Mensch nicht entziehen, außer durch die Hinwendung zu Allah, und zwar قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Wie Allah subhanahu wa ta'ala in einer anderen Ayah sagte, und wenn der Teufel dir einflüstert oder etwas dir einhaucht, was soll ich dann tun? So suche Zuflucht bei Allah. Fasta'idh billah. Und deswegen brauchen wir immer al-isti'adatu. Al-isti'adatu bedeutet was? Dass die Zuflucht zu ersuchen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Also, ja Allah, hilf mir. Und deswegen gab es einen Gelehrten, der seinen Schüler erziehen wollte und belehren wollte. Und er sagte ihm, was ist, wenn du auf der Straße bist und da kommt ein Hund eines Schäfers. Einer, der Schafe hat, ja, Und er hat einen Hund meistens. Und jetzt kommt dieser Hund. Was machst du dann? Dann sagt er, ich bewerfe ihn mit einem Stein. Jetzt nicht, dass die Tierschutzvereine hier sagen, oh, hier, das ist nur eine, ich erzähle ja nur eine Geschichte, ja. Auf jeden Fall, die natürlich wahr ist. Also der Lehrer hat ihm tatsächlich dieses Beispiel gegeben. Dann sagte der Lehrer, ja, was ist, wenn nun dieser Hund wieder zu dir kommt? Dann sagte er, dann bewerfe ich ihn wieder. Dann sagte der Lehrer, was ist, wenn er nun wieder zu dir kommt? Was machst du dann? Dann sagte er, dann bewerfe ich ihn wieder. Dann sagte er, mein Sohn, das ist eine lange Angelegenheit. Wie lange willst du denn noch machen? Gehe zu seinem Herrn, also zu dem, der diesen Hund besitzt, und sag ihm, bitte behalte deinen Hund bei dir. Und er sagt, und so ist es mit dem Shaitan. Der Shaitan kommt und du willst versuchen, ihn wegzubringen. Und er kommt dann wieder. Und du willst versuchen, ihn wegzubringen. Und er kommt wieder. Und du willst ihn versuchen, wegzubringen. Was brauchst du? Du sagst, ja Allah, bitte halte diesen Teufel fern von mir. Und das ist die Isti'adha, wenn du sagst, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ja, und deswegen, wenn man zornig wird, wenn man sauer wird, was sollte man an allererster Stelle machen? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Erstmal den Shaitan wegbringen. Ja, und dann natürlich noch andere Sachen, wie zum Beispiel sitzen, wenn man gestanden ist, oder hinlegen, wenn man sitzend war, und so weiter und so fort. Also, diese Wahrheit bestätigte auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, welche Wahrheit, dass eben Iblis einflüstert und diese Veranlagung des Menschen ändert, indem er sagte, alaihi salatu wasallam, wie in Sahih Muslim überliefert wurde, خَلَقْتُ عِبَادِ حُنَفَا كلهم also حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا. Ich erschuf alle meine Diener als Rechtsgläubige, حنفاء. حنفاء also Menschen, die fest am Glauben halten. Die Satane aber kommen zu ihnen und lenken sie von ihrer Religion ab. Sie erklären ihnen das als verboten, was ich ihnen erlaubt habe, was Allah erlaubt hat. Sagen sie, nein, nein, nein, das machst du lieber nicht. Das ist nicht gut. Oder sie erlauben etwas, was Allah verboten hat. Und befehlen ihnen, mir das beizugesellen, wofür Allah keine Legitimation herabgesandt hat. Also hier erkennen wir auch, dass Iblis, möge Allah uns vor ihm bewahren und vor seinen Soldaten, dass er die Menschen irreleiten will. Und hier sagt Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah etwas Fantastisches. Und zwar, er sagt, das Erste, was Iblis versucht bei einem Menschen, ist, dass er ihn dazu führt, gar nicht an Allah zu glauben. Das ist das Erste. Das ist die erste Hürde. Wenn man aber ihm nicht folgt, dann kommt der zweite Versuch von Iblis, und zwar, dass er ihn dazu bringen soll, zwar an Allah zu glauben, aber ihm etwas beizugesellen, also Schirk. Wenn man ihm nicht folgt, dann kommt der nächste Punkt, und zwar, dass man die großen Sünden begeht, Al-Kabair. Ja, man glaubt nur noch an Allah, man macht keinen Schirk. Ja, aber man macht die Kabair. Wenn man ihm nicht folgt, dann versucht er dich dazu zu führen, dass du die kleineren Sünden machst, As-Sarair. Und die kleinen Sünden sind nicht die niedlichen, goldischen Sünden, sondern das sind Sünden, die wodurch du auch in die Hölle kommen kannst, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und das immer wieder Umsetzen einer kleinen Sünde ist eine Kabira. Also, dass du jedes Mal diese kleine Sünde immer machst, immer machst, immer machst, immer machst, immer machst. Du hörst nicht auf. Es war nicht einmal und das war's, sondern du machst es immer und immer und immer. Das ist eine Kabira, das ist eine große Sünde. Warum? Weil du Allah überhaupt nicht respektierst. Für dich ist Allah sowas von egal. Ich mach diese Sünde immer. Wenn er dich dazu nicht bringen kann, was macht er dann? Dann versucht er dich von den Pflichten abzuhalten. Nicht zu beten, nicht zu fasten, zu vernachlässigen, das Gebet oder das Fasten oder die Zakat oder das Pilgern. Eben diese Pflichten nicht ausführen. Wenn er dich dazu nicht führen kann, was versucht er dann? Dass du die freiwilligen Taten nicht machst, dass du die Sunna-Gebete nicht verrichtest, dass du nicht freiwillig fastest, dass du nicht freiwillig Sadaqa gibst und so weiter und so fort. Wenn er das alles nicht erreichen kann, was macht er dann? Dann hetzt er andere Menschen auf dich, die schlecht über dich reden. Warum? Damit du kein Vorbild für die Menschen sein kannst. Guck mal, wie teuflisch der Teufel ist. Ja, also wenn er bei dir nichts erreichen konnte, hey, der ist gläubig und der macht kein Schirk und der macht kein Kabir und macht kein Sarair und wenn, dann bittet er so schnell um Vergebung und der achtet wegen seinen freiwilligen Gebeten und so weiter. Aber was macht er dann? Dann geht er zu den anderen und befiehlt ihn, redet schlecht über den. Warum? Damit er kein Vorbild ist für die Menschen. Möge Allah Azza wa Jal uns vor den Tücken des Teufels bewahren. Das alles, warum? Damit er diese Fitra ändert. Diese Fitra, die Allah Subhanahu wa Ta'ala gegeben hat. Allah Subhanahu wa Ta'ala erklärte uns im Koran, und das ist die nächste Ayah, die der Verfasser, Hafizahullah Ta'ala, hier erwähnt, erklärt uns, wie geschah es denn, diese Fitra. Wie kam die Fitra zum Menschen? Wie kam diese natürliche Veranlagung zum Menschen? Und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Und als dein Herr aus den Kindern Adams, aus ihren Rücken, ihre Nachkommenschaft nahm und sie gegen sich selbst zeugen ließ. Bin ich nicht euer Herr? Sie sagten, doch, wir bezeugen es. Dies, damit ihr nicht am Tag der Auferstehung sagt, wir waren dessen unachtsam. Das bedeutet, bevor Allah uns erschaffen hat, in dieser verborgenen Welt, standen wir allesamt vor Allah tabaraka wa ta'ala und er hat uns gesagt, bin ich nicht euer Herr? Und wir alle, die ganze Menschheit sagte, ja, wir bezeugen dies. Das ist die Fitra. Und deswegen ist diese Fitra, diese natürliche Veranlagung bei allen Menschen. Und deswegen fühlt jeder einen Drang zu Allah tabaraka wa ta'ala, wie wir gleich sehen werden, inshallah. Und diese Hadith, diese Ayah erklärt uns also, wann oder wie das überhaupt vonstatten ging. Also Allah Azza wa Jal, bevor er uns erschaffen hat, hat er mit diesen Menschen und den Dschinn geredet und ihnen gesagt, bin ich nicht euer Herr? Dies wurde ihrer natürlichen Veranlagung eingegeben. Das Bekenntnis seiner Existenz, Preis sei ihm. Die Nachkommenschaft Adams, Generation auf Generation, wurde mit der natürlichen Einstellung des Islam erschaffen. Ihren Herzen wurde die natürliche Veranlagung des festen Glaubens daran eingegeben, dass jedes Tun zweifellos eines Ausführenden bedarf. Also das ist etwas, was keiner bestreitet. Jedes Tun, jedes Handeln bedarf was? Eines Ausführenden. Und alle sichtbaren Welten an die zugrundliegende Herrschaft erinnern. Das heißt, die ganze Welt, die wir uns hier anschauen, erinnert uns an die Herrschaft Allahs tabaraka wa ta'ala und dass er der Schöpfer ist. Und das werden wir ja noch sehen als Gottes Beweis. Die Ayat, also die Zeichen Allahs tabaraka wa ta'ala, die allein Anspruch auf Anbetung hat. Jeder einzelne der Nachkommen, Generation für Generation, wurde zum Zeugen dafür gemacht, indem ihnen diese Worte eingegeben wurden, nach denen sie erschaffen und geformt wurden und die ihnen nicht erst durch Offenbarung oder Übermittlung zuteil wurden. Also schon vorher, bevor du die Offenbarung mitbekommen hast, wurde dir eingegeben, bin ich nicht euer Herr? Und sie sagten, doch, wir bezeugen es, du bist unser Herr, der allein der Anbetung würdig ist. Jede Entfernung vom Weg des Glaubens ist eine Abweichung von der lauteren, natürlichen Einstellung und beraubt die Seele ihrer Sehnsüchte. Es ist ein Bruch der Verpflichtung des Sohnes Adams gegenüber Allah. Nachdem er seine Diener erschaffen und ihnen das Wissen um ihn und seine Einzigkeit ihrem Wesen eingegeben hatte und diese ihre natürliche Einstellung unversehrt und rein erschuf, überließ er es dem Willen des Menschen, frei zu wählen. Nach dieser Einstellung, nach dieser Fitra, ist der Wille Allahs so gewesen, dass wir einen freien Willen haben. Und das werden wir inshallah insbesondere bei der Säule Al-Imanu bil-Qadr, bil-Qada'i wal-Qadr, mit der Vorherbestimmung, sehen, was es bedeutet, einen freien Willen zu haben. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Kullu mauludin yuladu ala al-fitrati hatta yu'abbira anhu lisanuh, fa idha a'raba anhu lisanuh imma shakiran wa imma kafura. Jedes Neugeborene kommt mit der natürlichen Einstellung zur Welt, bis seine Zunge über es Auskunft gibt. Also was er für eine Einstellung hat. Entweder bekundet sie Dankbarkeit oder Unglauben. Die natürliche Einstellung des Menschen leistet der Wahrheit Folge, wenn sie deren Schönheit wahrnimmt. Also wenn der Mensch aufgerufen wird zur Wahrheit, dann kann er die Wahrheit akzeptieren. Dann kann er die Wahrheit aufnehmen. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, die Menschen zu ihrer Fitra zurückzukehren. Also mit den Menschen zu ihrer Fitra zurückzukehren. Ihnen zu erklären, schau doch mal, diese Welt, die Allah erschaffen hat, diese Organisation, diese ganzen Details in der Welt, die zeugen doch alle und bezeugen, dass es einen Schöpfer gibt. Denn diese Ordnung kann nicht einfach ein Produkt des Zufalls sein, wie wir bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala noch sehen werden. Diese natürliche Einstellung des Menschen leistet der Wahrheit Folge, wenn sie deren Schönheit wahrnimmt, selbst bei denjenigen, die ihre Herzen nicht der Wahrheit verschrieben haben. Eine Klarheit, die sie auf dem geraden Weg leitet. So sagte Utba ibn Rabi'a zu den Bewohnern Mekkas, als er die Worte Allahs gehört hatte, und zwar haben sie ihn geschickt zu Muhammad a.s.w., dass er mit ihm redet. Ja, dass er endlich mal aufhören soll, damit hier zum Islam aufzurufen und so weiter und die Götter einfach so zu behaupten, dass sie nicht erschaffen können und dass sie nicht nutzen können, dass sie nicht schaden können. Und er ist hin und dann hat er einige Ayat gehört. Und dann sagte er: bei Allah, ich habe eine Rede vernommen, ich habe Worte gehört, noch nie zuvor habe ich Ähnliches gehört. Bei Allah, es ist keine Zauberei und keine Wahrsagerei. Ihr Leute der Quraysh, hört auf mich und tut, was ich sage. Lasst diesen Mann gewähren, denn bei Allah, was ich von ihm hörte, wird als eine große Botschaft aufgenommen werden. Denn die Kuffar von Quraysh, die wollten ja, wie es heute immer so ist, ja, also bis Yawm al-Qiyamah wird das so sein, die Menschen, die auf der Wahrheit sind, die Menschen, die zur Wahrheit rufen, denen muss man immer eine Beschreibung anhaften, die überhaupt nicht richtig ist. Ja, das war schon immer so zu Zeiten der früheren Propheten, alayhim as-salam, und mit unserem Propheten, alayhi salatu wasalam, und das ist mit den Leuten heute, ja. Diejenigen, die den Islam, wer fünfmal am Tag betet und kein Alkohol trinkt, kein Schweinefleisch isst, wer regelmäßig in die Moschee geht, das ist ein Fundamentalist. Ja, da muss man den Begriff eben herausnehmen und ihm geben. Das ist eine Art und Weise, die wird immer bleiben. Es gibt Leute, die versuchen, hoffentlich kommt irgendwann mal ein Punkt, dann werde ich nicht mal als Fundamentalist abgestimmt. Dieser Zeitpunkt wird nicht kommen. Solange du dich an die Religion hältst, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala dir vorgeschrieben hat, und du machst alles, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gesagt hat, sag, warum bist du denn so streng? Warum betest du denn fünfmal? Ja, als ob das eine Straftat wäre, wenn man regelmäßig immer fünfmal am Tag beten würde. So haben die Kuffar von Quraysh, die Götzendiener damals, versucht, Rasul sallallahu alaihi wasallam irgendwie schlecht zu reden und schlecht darzustellen. Also haben sie gesagt, das ist ein Zauberer. Die anderen haben gesagt, nee, das ist kein Zauberer, das ist Wahrsagerei und so weiter. Und deswegen sagte er, bei Allah, es ist keine Zauberei, denn sie wussten, was Zauberei ist. Und keine Wahrsagerei, denn sie wussten, was Wahrsagerei ist. Und deswegen haben sie was gesagt, er wäre verrückt. Ja, wie Pharaon zu Musa gesagt hat, das ist, hört mal, was er sagt, er ist ein Verrückter. Und in der Hadith-Sammlung von Bukhari, rahimahullah, heißt es in der Erläuterung zu Surat At-Tur, 70 Männer der Quraysh waren in Medina gefangen und sie entsandten darum einen ihrer Verhandler, der die Blutschuld bezahlen und die Gefangenen zurückholen sollte. Dieser Mann berichtete, ich hörte den Gesandten Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, wie er während des Maghrib-Gebets gerade die Sura At-Tur rezitiert. Dies geschah, bevor der Mann den Islam angenommen hat. Und in Surat At-Tur ist die Ayah, Am khuliqu min ghayri shay'in, am humul khaliqun. Oder sind sie etwa aus dem Nichts erschaffen worden, oder sind sie gar selbst die Schöpfer? Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Ayah vortrug, wäre mein Herz fast geflogen. Vor Freude und vor Klarheit. Denn das sind, und das ist hier ein logischer Beweis im Koran. Also wir haben gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht viele Ayat offenbart über die logische Beweis, über die logischen Beweise, aber einige gibt es. Und dazu gehört diese Ayat. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Wurden sie ohne Grund erschaffen? Oder haben sie sich selbst erschaffen? Das sind zwei Möglichkeiten, ganz logisch nun, die man sagen könnte. Entweder, fangen wir mal mit dem letzten, jemand behauptet, ich habe mich selbst erschaffen. Und das kann natürlich kein Mensch behaupten. Warum? Weil vor deiner Existenz warst du nicht existent. Warst du ja nicht da. Wann hast du dich also erschaffen? Das ist ja unlogisch. Jemand, der nicht existent ist, der nicht existiert, kann nichts machen. Dann bleibt nur noch die andere Möglichkeit. Und zwar, sie wurden ohne Grund erschaffen. Und das ist natürlich etwas, was jeder normale Mensch auch nicht bestätigen und glauben kann. Denn wir kennen das Kausalprinzip. Also alles hat eine Ursache. Und das ist der logische Beweis, den man klar und deutlich sehen muss, wenn man mal für einen kleinen Augenblick zurückkehrt zu seiner natürlichen Veranlagung zu Fitra. Alles hat einen Schöpfer bzw. eine Ursache. Alles hat eine Ursache. Und das heißt zum Beispiel, wenn ich mir einen Stuhl anschaue, oder einen Tisch aus Holz, die Ursache des Stuhls ist natürlich das Holz, also der Baum und so weiter und so fort. Der Baum, also die Fortpflanzung unter den Pflanzen und so weiter und so fort. Alles hat eine Ursache. Nun gibt es aber eine logische Regel. Diese Ursachenkette, zu der wir natürlich kommen, das ist die Ursache von dem und das ist die Ursache von dem und das ist die Ursache von dem. Alles hat eine Ursache, also kommen wir zu was? Zu einer Ursachenkette. Diese Kette, Ursachenkette, muss einen Anfang haben. Ansonsten, wenn sie keinen Anfang hat, was bedeutet das? Es gibt sie nicht, sie hat gar nicht begonnen. Und deswegen ist die Unendlichkeit, und zwar in Richtung Anfang, unmöglich. Das heißt, diese Ursachenkette muss eine Ursache haben, die keine Ursache hat. Ansonsten würdest du natürlich sagen, okay, die erste Ursache hat wieder eine Ursache und die hat wieder eine Ursache. Und die, ja, wann hat denn die Kette dann begonnen? Nie, also existiert diese Ursachenkette nicht. Also müssen wir logisch sagen, diese Ursachenkette hat einen Beginn. Was ist die Eigenschaft dieses Beginns? Es hat keine Ursache. Und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist einer der Namen Allahs Al. Was? Al-awwal, der Erste, falaysa qablahu shay, somit ist nichts vor ihm. Jeder normale Mensch, jeder, der nicht hochmütig ist, jeder, der wirklich seinen Verstand respektiert, der versteht dies und sagt, das ist wirklich richtig. Es muss einen Anfang geben. Wer ist nun dieser Anfang? Jetzt kommen Leute und sagen, der Zufall ist der Anfang. Jetzt kommen Leute, die nicht so richtig nachdenken und sagen, ja, das stimmt, alles hat eine Ursache. Was ist der Anfang? Der Zufall ist der Anfang. Schauen wir uns mal diesen Begriff Zufall an. Was bedeutet denn Zufall? Erklärt mir der Zufall, wie etwas von nichts entstanden ist? Oder erklärt mir der Zufall, wie etwas von schon Vorhandenem entstanden ist? Ein Beispiel. Wenn ich sage, Max und Moritz haben sich in Frankfurt getroffen. Oder von mir aus Zaid und Amr haben sich in Frankfurt getroffen. Zufällig. Zaid trifft Amr in Frankfurt und sagt sich, ey, der Amr, ey, der Zaid, und wie geht's, alles klar? Subhanallah, seit zehn Jahren haben wir uns nicht getroffen. Subhanallah, dass wir uns hier getroffen haben. Gehen wir mal davon aus, wir beschreiben dieses Zusammentreffen als zufällig. Bedeutet was? Sie haben sich vorher nicht abgesprochen, dass sie sich in Frankfurt an dem Tag um die Uhrzeit an dem Ort treffen sollen, oder nicht? So, erklärt mir jetzt Zufall. Ich sage jetzt, Max und Moritz oder Zaid und Amr haben sich zufällig in Frankfurt getroffen. Erklärt mir jetzt Zufall, woher Zaid kommt? Ob aus Berlin oder aus Hamburg oder aus Dresden oder aus München. Erklärt mir Zufall das? Erklärt mir Zufall, wo Zaid herkommt? Erklärt mir nicht, das heißt Zufall erklärt nicht, woher etwas kommt, sondern wie zwei Sachen zusammengetroffen sind, wenn überhaupt. Also wenn wir sagen, okay Jungs, jetzt gehen wir mal davon aus, Zufall existiert, dann erklärt mir Zufall nur, wie zwei vorhandene Sachen zusammenkommen. Und von mir aus gehen wir jetzt mal ins Physikalische, in die Atome. Zwei Atome treffen sich zusammen, ganz zufällig. Erklärt mir jetzt Zufall, woher die zwei Atome kommen? Erklärt mir nicht. Dann sagt man, was ist dann kleiner als ein Atom? Wie nennt man das? Quark. Allahu Akbar. Auf jeden Fall, dann die kleinste Einheit, die es überhaupt gibt, die man noch kennt. Ja, man sagt ja, nee, Sekunde mal, ich weiß, wo der Atom herkommt. Woher kommt er denn? Ja, aus diesen zwei oder drei oder fünf oder so kleinsten Teilen, die man irgendwie nennt, ja? Ja, und woher kommt dieses kleinste Teil? Ja, dieses kleinste Teil kommt von dem allerkleinsten Teil, da wurden so zwei und drei zusammen gemacht. Und woher kommt das allerkleinste Teil? Ja, das kommt vom ultrakleinsten Teil und so. Und dann geht es so weiter. Das ist ja nicht schlimm, wenn man sagt, es gibt eine Ursache und die Ursache dieser Ursache ist die Ursache und so weiter und so weiter. Aber man muss doch mal verstehen, dass der Zufall mir nicht erklärt, wo ist der Beginn. Den Beginn erklärt mir Zufall nicht. Er erklärt mir, wie zwei Erdplatten zusammengekommen sind. Ja, aber woher kommen die Erdplatten? Und dann geht es natürlich weiter bis in die kleinsten Details und die Zelle und die Atome und so weiter und so fort. Es muss einen Anfang geben. Es muss einen Anfang geben. Und dieser Anfang muss eine Eigenschaft haben. Und das ist, dass er der Erste ist, also ohne Beginn ist. Und das ist Allah Jalla fi'ula. Und deswegen heißt Allah der Erste, Al-Awwal. Und deswegen, Barakallahu fikum, es gibt viele, die dann so hochintelligent sind und sagen, beantworte mir die Frage, woher kommt Allah? Die Antwort lautet, das ist genauso wie wenn ich frage, was ist 6 durch 0? Tipp mal das in den Taschenrechner ein. Was kommt raus? Error. Heißt was? Junge, lern erstmal gescheit zu fragen. Das ist eine falsche Frage. So eine Frage darfst du nicht stellen. Ja? Das heißt, wenn wir das ganz wissenschaftlich ausarbeiten möchten, dann werden wir sehen, egal wie viel sie jetzt sagen, ja guck mal, aber das entstand so, ja sehr schön, diese Bestandteile, woher kommen sie? Du musst, anders geht es nicht, du musst zu einer ersten Ursache gelangen und diese erste Ursache darf keine Ursache haben. Und deswegen sagen wir, Allah Jalla wa Ala hat den Namen Al-Awwal, also ist er der Erste und nichts ist vor ihm, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte. Und Allah Azza wa Jal ist Al-Akhir, der Letzte, also ist nichts nach ihm, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, der Zufall kann nichts belegen. Da nun die Theorie von Darwin auf Zufall, auf Mutation und Selektion aufgebaut ist, und das ist ja alles was, Zufall. Zufällig war es mal zu heiß und da ist diese Tierart ausgestorben. Zufällig gab es mal einen Vulkan und da ist diese Tierart ausgestorben und die andere Tierart hat weitergelebt. Ja, ist schön und gut. Gibt ja Vulkanausbrüche. Ja? Und das ist ja bekannt und die Giraffe hat immer mehr nach oben gegessen, bis der Hals länger wurde. Also, und das nennt man dann Wissenschaft. Erklär mir aber bitte, wo ist der Anfang? Wo ist der Anfang? Zufall erklärt mir nie, wo etwas begonnen hat, sondern Zufall erklärt mir nur jetzt und heute, wie es dazu kommt, dass es heute ist, wenn wir überhaupt davon ausgehen. Ja. Wir natürlich, wir Muslime sagen, es gibt keinen Zufall. Alles ist vorbestimmt von Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt nichts, kein Wassertropfen, kein Blatt fällt von einem Baum. Nichts geschieht in der Welt ohne den Willen Allahs und ohne die Entscheidung Allahs tabaraka wa ta'ala. Das ist unsere Glaubenslehre. Aber, wie gesagt, wenn wir nun mit Atheisten reden sollten und diese Aya benutzen, dann sagen wir, das sind die zwei Möglichkeiten. Entweder ihr wurdet aus nichts erschaffen, das geht nicht. Oder ihr habt euch selbst erschaffen. Das geht auch nicht. Also gibt es nur noch die richtige Ansicht. Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erschaffen. Jetzt gibt es einige Menschen, die so weit gekommen sind. Aber sie wollen nicht diesen Punkt wirklich anerkennen. Sie wollen nicht Farbe bekennen. Sie wissen, einmal war ich in einem Biounterricht. Und da ging es um diesen Zitronensäurezyklus. Ja. Mit den ganzen da Plus und Minus und so weiter und so fort. Und da sagte die Lehrerin, das war eine Biolehrerin, dieser Zyklus ist schon ein Beleg, sie glaubt nicht an Gott, aber sie hat gemeint, das ist schon, wenn man sowas sieht, dann denkt man schon, dass es einen Gott geben kann. Subhanallah, jetzt gibt er doch den Ruck und sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ja? So klar wie es ist. Ja? Denn, und das ist das, was diese Leute in der Zeit von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam mit denen passiert ist, als sie diese Aya gehört haben. Wurdet ihr selbst erschaffen? Oder habt ihr euch selbst erschaffen? Oder wurdet ihr durch nichts erschaffen? Subhanallah, dann sagt er, mein Herz wäre fast geflogen. Weil es so klar ist, weil es so deutlich ist. Ja? Und deswegen, Barakallahu fi, aber wir werden inshallah noch mal darauf kommen, bei der Vernunft und bei dem Verstand als Beleg für die Existenz Allah subhanahu wa ta'ala. Zayd ibn Amr ibn Nufail, der zu den Rechtsgläubigen gehörte, tadelte die Quraysh wegen ihrer Opfergaben und sagte, Allah erschuf das Vieh und sandte für es Wasser vom Himmel herab. Und dann schlachtet ihr es im Namen eines anderen außer Allah. Was ist das für eine Ungerechtigkeit? Was ist das für eine Unverschämtheit? Allah Azza wa Jal gibt dir die Gaben und dann gehst du zu Buddha und sagst, danke für die Gaben. A'udhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir Essen und Trinken und Gesundheit und dann gehst du zum Feuer und sagst, danke Feuer, dass du mir das gegeben hast. Oder danke Sonne oder irgendjemand anderes. Wir müssen einzig und allein Allah dafür danken und bei Allah azza wa jal uns bedanken und ihn einzig anbeten. Ein anderes Mal stand er mit dem Rücken zur Kaaba und sagte, ihr Leute der Quraysh, wehe euch, wenn ihr Ehebruch begeht, denn er führt zu Armut. Er hob seine Stimme gegen die Quraysh, tadelte ihre Götzenverehrung und sprach, ich habe mich von Al-Lat, ein Götze damals, und Al-Uzza, auch ein Götze, losgesagt. So handelt der Starke, der Geduldige. Ich gehorche weder Uzza noch ihren beiden Töchtern und ich besuche nicht die Götzen der Banu Amr. Hubal gehorche ich nicht, das sind alles Götzen. Der lange Zeit der Herr für uns war, als mein Traum noch klein war. Ich aber diene dem Erbarmer, meinem Herrn, auf dass er mir meine Sünden vergebe, der Herr, der Allverzeihende. Und als Abu Dharr, bevor er den Islam angenommen hatte, einmal vor einem Götzen stand, beobachtete er einen Fuchs, der auf diesen urinierte. Da wurde er zornig, Abu Dharr, wandte sich ab und seine natürliche Veranlagung, das war bevor er Muslim geworden ist, ließ ihn folgende Worte sprechen. Ein Herr, auf dessen Kopf ein Fuchs uriniert, gering ist einer, auf den die Füchse urinieren. Wäre er wirklich ein Gott, hätte er es selbst zu verhindern gewusst. Nichts Gutes liegt in einem Gott, um den wir uns kümmern müssen. Ich spreche mich von allen Götzen dieser Erde los und glaube an Allah, der Siegreiche ist. Ich las, dass während des ersten Fluges in den Weltraum, also der Verfasser sagt das, Hafidhullah, einer der Raumfahrer in seinem Raumschiff die Bemerkung machte, es sei so, als ob die Erde allein in der Luft schweben würde, wenn man das so sieht. Da ließ ihn seine natürliche Einstellung sagen, wer hält dich an diesem Ort? Also wer hält die Erde oder die Planete an diesem Ort? Hätte er den Islam angenommen, würde er die Antwort im Buch Allahs in der Surah Al-Fatir finden. إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَ وَلَئِنْ زَالَتَ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. Allah hält die Himmel und die Erde, dass sie nicht vergehen. Und wenn sie vergehen würden, so könnte niemand nach ihm sie halten. Gewiss, er ist nachsichtig und allvergebend. Und als der Präsident der Sowjetunion einst ein Abkommen mit den Vereinigten Staaten abschließen wollte, erwähnte er in diesem Vertrag die Worte, wenn wir dies nicht tun, so wird uns Gott nicht verzeihen. Das aber rief den Ärger der kommunistischen Partei hervor und er sah sich gezwungen, den Text wie folgt zu ändern, so werden die kommenden Generationen es uns nicht verzeihen. Für diesen Vorfall gibt es zahlreiche Belege. Das heißt hier, die Fitra zeigt sich bei diesen Menschen, aber so stur wie sie sind, wollen sie ihrer Fitra nicht folgen. Und das war ja auch der Fall bei wem? Bei Abu Talib. Abu Talib hat Gedichte geschrieben, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Prophet ist. Ich weiß, dass du der Prophet bist und so, das hat er tatsächlich gesagt, aber er hat sich nicht zum Islam bekannt. Er hat nicht gesagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wer das nicht ausspricht und sich dazu bekennt, ist kein Muslim. Es reicht nicht, dass wir an die Existenz Gottes glauben und an das Prophetentum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nein, du musst dich dazu bekennen. Hiermit bekenne ich mich, dass ich Muslim bin. Und das geht durch was? Durch das Glaubensbekenntnis. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Das heißt, ich bezeuge, dass es keinen gibt, dem zurecht gedient wird außer Allah und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Diener und Gesandte Allahs ist. Also gibt es diese Fitra bei vielen Menschen, aber sie wollen ihrer Fitra nicht folgen. Warum? Aus Stolz, aus Hochmut, aus Angst vor dem Verlust der Stellung bei den Menschen. Und das war ja bei Abu Talib der Fall. Abu Talib hat gesagt, wie soll ich denn das tun? Was sollen die Menschen über mich sagen? Und so ist er dann gestorben. Möge Allah uns davor bewahren. Das Wesentliche aber, das, was der Kern der Fitra am klarsten zum Vorschein bringt, Wann zeigt sich die Fitra ganz deutlich? Sind Leid und Unglück. Wenn einem etwas passiert, wenn er keinen mehr hat, der ihm helfen kann, dann wird die Fitra wirklich, dann schreit die Fitra jetzt, bitte doch endlich Allah an. Auch wenn man Atheist ist oder wenn man nicht Muslim ist. In solchen schlimmen Situationen, möge Allah uns standhaft machen, in allen Situationen, dann schreit die Fitra regelrecht, jetzt reicht's, wende dich jetzt hin zu Allah. Und das sagte Allah subhanahu wa ta'ala, هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Er ist es, der euch auf dem Festland und dem Meer reisen lässt. Wenn ihr danach auf den Schiffen seid und diese mit ihnen bei einem guten Wind dahinfahren und sie froh darüber sind, ein stürmischer Wind darüber kommt, die Wogen von überall über sie kommen und sie meinen, dass sie rings umgeben werden, dann rufen sie Allah an, wobei sie ihm gegenüber aufrichtig in der Religion sind. Wenn du uns nur hieraus rettest, werden wir ganz gewiss zu den Dankbaren gehören. Das sind also einige Punkte. Inshallah begnügen wir uns mit dem, um dann inshallah das nächste Mal noch weiterzumachen über die Ayat im Koran, die auf Al-Fitra hinweisen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen mit dem klaren Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala füllen. Und möge Allah azza wa jal uns den Eintritt in die höchsten Stufen des Paradieses erlauben, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.